Jetzt ist es bald soweit. Nur noch wenige Stunden und Papst Benedikt wird zum 20. Weltjugendtag auf dem Köln-Bonner Flughafen eintreffen. Schon jetzt herrscht hier in der gesamten Kölner Innenstadt der Ausnahmezustand, denn die Christen, die aus aller Welt angereist sind, haben nur ein Ziel. Sie wollen ihrem heiligen Vater so nahe wie möglich sein. Bitterer Ernst von Sigi Huch. Musik Rainer Quade, Regie Burkhard Ax. Hallo, hallo, Comedy Factory, Marco, wenn Sie jeder Gag kein Kracher, was kann ich... Hallo, Maki, Ingo hier. Du, ich wollte nur mal ganz kurz fragen... Wer ist da? Ingo Ernst. Ich kenn keinen Ernst. Mensch, Maki, ich bin's, der Pudel. Ach, der Pudel. Wieso sagst du das nicht gleich? Du, ich bin gerade in einem super wichtigen Meeting. Und, was sagst du dazu? Wozu? Na, zu meinem Tankstellen-Sketch. Sorry, aber Tankstelle als Location in einer Sketch-Comedy ist so, wirklich sowas von abgegrast. Na, nicht, wenn wir der Sache eine geopolitische Komponente geben. Eine was? Also, der Tankstellenräuber kommt rein und jetzt kommt's. Nicht als Weihnachtsmann, sondern... Na? Na, ich hab keine Ahnung. Er trägt eine Osama Bin Laden-Maske. Du, ich hab ja wirklich sehr wichtige Leute sitzen. Ich will nur wissen, wie du das findest. Pass auf, von mir aus kann der einen Waschlappen auf dem Kopf haben oder eine Zeitung. Das ist egal, die Sache ist Zeitung? Und bleiben. Ach, du meinst... Ja, jetzt verstehe ich. Eine zu einem Hut gefaltete Pudel, Zeitung. Pudel, du, da, nein, das finde ich super, finde ich das. Und geht genau auf diese geopolitische Schiene. Du, ich überarbeite die Sache nochmal. Das ist eine super Idee. Ein Zeitungshut. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Du, ich setze mich gleich dran und dann schicke ich es dir rüber. Maki? Poschke! Hey, Poschke! Jetzt warte doch mal. Hey, Pudel! Hab dich doch glatt nicht erkannt ohne deine Pudelmütze. Was? Ja, diese Mütze. Wieso trägst du die nicht mehr? Einfach so, wenn du nichts dagegen hast. Ich meine ja nur, ist doch irgendwie dein Markenzeichen. Ich trag sie nicht mehr und fertig. Hey, Pudel, jetzt reg dich ab. Ich hab dich gestern vermisst. Wo vermisst? Na, bei der Vorbesprechung für diese neue Sketch-Serie. Hattest du keine Einladung? Brauch ich eine Einladung? Hä? Brauch ich etwa eine Einladung? In der Comedy-Branche kommt eh keiner an mir vorbei. Niemand kommt vorbei an dir. Die Sketche, die ich geschrieben habe, die sind... Richtige Knaller sind das. Und im Moment habe ich einfach keinen Nerv auf eine gewisse Art von Comedy. Ich würde gern mal wieder was von dir spielen. Wirklich gern, du. Kein Problem, Poschke. Ich habe da ein paar Sachen in der Pipeline. Wirklich super Sachen. Aber nicht so lang, oder? Was soll das denn heißen? Naja, also, versteh mich mal nicht falsch, aber deine Sketche sind, also, manchmal vielleicht ein Tick zu... Zu was? Naja, irgendwie ein bisschen zu lang eben. Zu lang? Ich meine ja nur. Vielleicht bist du ja deshalb... Was? Naja, ich sag mal, nicht mehr ganz so gefragt. Ach so. Weil ich einem Sketch noch Raum zur Entfaltung gebe und die Pointe ordentlich vorbereite, deshalb meinst du, bin ich aus dem Geschäft. Jetzt bleib doch cool. Ich will aber nicht cool bleiben. Was wärst du denn, wenn unser einer dir nicht die Sketche schreiben würde, hä? Was wärst du denn dann, Poschke? Na komm, ja? Schließlich habe ich immer versucht, das Beste rauszuholen. Pah, den Waschsalon-Sketch, an dem ich 3 Jahre gearbeitet habe, den hast du total vermasselt. Ach, und wieso? Statt Liebe hast du immer Lippe gesagt. Aber es stand doch so im Drehbuch. Das war ein Kopierfehler, ein saublöder Kopierfehler. Aber die Leute haben trotzdem gelacht. Die Lacher waren eingespielt. Ja und? Was denn sonst? Ach komm, vergiss es. Mensch, Pudel. Die Zeiten ändern sich. Wäre schön, wenn du mich nicht mehr so nennen würdest. Wie? Pudel. Aber du bist doch der Pudel. Mein Name ist Ernst, Ingo Ernst. Pudel finde ich ehrlich gesagt lustiger. Worum geht's eigentlich in diesem neuen Programm? In 3 Typen, einer dick, einer dumm und einer super sexy, versuchen dauernd Frauen rumzukriegen. Das hört sich nicht besonders spannend an. Und wen spielst du da? Na, wen wohl, hm? Gibt ja nicht allzu viele, die so eine starke sexuelle Ausstrahlung haben. Und wieso fragst du überhaupt? Nur so. Also dann, Wir hören voneinander. Ja, ja. Ach, Jürgen. Hey, hey, hey. Stopp mal, zu wem wollen Sie? Zum Chef, zu Herrn Makowitz. Ach, du bist das, der Pudel. Mensch, Winnie. Hätte ich dich doch beinahe nicht erkannt ohne deine Mütze. Was machst du denn hier? Tja, ich bin jetzt hier so eine Art Empfangsdame. Echt? Wieso das denn? Von irgendwas muss der Mensch leben. Schreibst du keine Sketche mehr? Habe ich aufgegeben. Kann ich irgendwie verstehen. Weißt du, warum ich hier bin? Ich will mir den Maki mal persönlich vorknöpfen. Naja, ich weiß nicht. Zurzeit lässt er gar keinen an sich ran. Ach, mich ja wohl ganz bestimmt. Schließlich weiß der genau, dass sein dickes Auto und seine Villa auf meinem Mist gewachsen sind. Ich hab dir doch mal von meinem Tankstellensketch erzählt. Ist das der, wo die Alte mitten im Sommer mit dem Abfahrtschi? Das ist der Hüttensketch. Und die Alte ist keine Alte, sondern ein junger Schwimmlehrer. Das ist der Saunasketch. Und der Schwimmlehrer ist kein Schwimmlehrer, sondern eine Masseuse. Mann, und dieser arrogante Mistkerl hat das alles abgelehnt. Es tut mir echt leid für dich, Pudel. Ingo. Was? Ich heiße Ingo. Ingo Ernst. Ja. Aber jetzt habe ich den Tankstellensketch umgearbeitet, nach seiner Idee. Da kommt er jetzt nicht mehr raus. Also diesmal nicht. Ja. Bist du eigentlich noch mit dieser süßen Kleinen zusammen? Mit Sarah? Nee, weißt du, das ging einfach nicht mehr. Ein Typ wie ich braucht einfach seine Freiheit. Ich habe mich nämlich schon gewundert, irgendwie, dass jemand mit diesem Poschke rumhängt. Poschke? Ja, der Typ ist zurzeit ziemlich angesagt. Oh, vergiss es. Pointenkiller. Null Talent, aber große Fresse. Ich geh da mal hoch. Du entschuldige, aber ich hab die Anweisung, niemanden... Pudel, jetzt mach doch keinen Quatsch, Pudel! Hallo, Maki. Mensch, der Pudel, unser alter Pudel. Gerade wollte ich dich anrufen. Ja, ich hab gedacht, dass ich einfach gleich mal selbst vorbeikomme, so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Zahn um Zahn, ist es von dir? Immer witzig, unser Pudel. Wär schön, wenn du mich nicht mehr so nennen würdest. Wie? Pudel. Na, wie denn sonst? Ingo. Ja, ich heiße Ingo Ernst. Und um mir das zu sagen, kommst du extra hier raus? Auch, aber nicht nur. Die Sache mit der Zeitung. Also, ich habe das gleich mal eingearbeitet. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Lies es einfach. Setz dich hin und lies es. Ist gerade, sorry, hin. Also, ist wirklich gerade sehr schlecht, Pudel, Ingo. Dann, kein Problem. Warte ich einfach ein bisschen. Also heute ist es hier super, super eng. Pass auf, geht ganz schnell. Also, wir sind praktisch im Verkaufsraum einer Tankstelle und du musst dir vorstellen, wie der Typ, wie der... Der Tankstellenräuber? Nein, der Kassierer. Also wenn schon, pass auf, da habe ich eine Idee. Dann eine Kassiererin, also mit ein paar riesen Dingern. Ja, nein, das passt hier irgendwie nicht. Hast du was gegen Erotik? Nein, aber... Also, du, ich muss jetzt. Also, tick-tack, tick-tack, tick-tack, du weißt doch, der nächste Termin. Geht's um das Konzept für die neue Sketchshow? Also, ich könnte... Also, wenn ich meine eigenen Sachen ein bisschen zurückstelle, könnte ich euch da ein bisschen unter die Arme greifen. Könnte mal drüber schauen. Du weißt ja, so ein ganz frischer Blick von außen... Pudel. Ich setz mich einfach still hier hin und schau mir die Sache an. Völlig unverbindlich. Du wirst sehen, was ich da noch so rauskitzel. Pudel, du mit deinen Ansprüchen. Du wirst ja nicht mit sowas beschäftigen, diese neue Show. Also ich meine, mit sowas schleife ich dir doch nicht die Eier ab, Pudelchen. Ach was, ich tu's für dich und fürs Publikum. Pudel. Du weißt doch, dass ich selbst aus ganz flachen Sachen noch ein bisschen mehr Tiefe raushole. Pudel, verdammt nochmal, jetzt hör dich auf. Du passt nicht ins Konzept. Das ist was Superschnelles, was Junges, ratzpatz, eine Pointe nach der anderen, wie aus dem Maschinengewehr. Tak, tak, tak, tak, tak, das ist nichts für dich. Maki, lass es mich doch wenigstens versuchen. Pudelchen, da draußen sitzen Millionen Zuschauer. Und was meinst du, was die wollen? Also in erster Linie haben die das Recht auf gute Unterhaltung. Nein, siehst du, genau das meine ich. Ein Recht auf gute Unterhaltung, Pudel. Das ist absoluter Schwachsinn. Das Einzige, was die wollen, dass irgendetwas auf der Glotze rumflimmert. Irgendwas Schnelles, Buntes, ohne Anspruch. Ja, aber man kann doch auch lachen, ohne komplett sein Gehirn dabei auszuschalten. Okay, Pudel, okay. Ich muss jetzt ganz ehrlich zu dir sein, Pudel, ja? Du bist ein Auslaufmodell. Du bist der Yesterday-Mann, wie wir in Amerika sagen. Deine Zeit ist vorbei, verstehst du? Vorbei, aus und vorbei. Es tut mir leid, Pudel. Yeah. Auslaufmodell. Ich... Mit 35. Dieses großkotzige Arschloch wird sich noch umgucken. Also, nochmal von vorn. Der Kassierer steht in seinem Tankstellenkiosk. So. Kiosk wendet seinen Blick langsam nach draußen. So. Zu den Tanksäulen. So. Genau, es ist dunstig vom Regen, der gerade gefallen ist. So, weshalb die Scheibe auch voller Tropfen ist, Komma, die wie Tränen fließen sie nach unten, ja. Wie Tränen unten, ja. Das ist großartig. Eine wunderbar zarte Brücke zum Thema Trauer und Tod. Vielleicht funktioniert es ja doch mit einer Frau, aber... Ja, wenn dann so ein Typ wie Sarah. Meine Fresse, haben die Kerle geglotzt, wenn ich mit ihr aufgetaucht bin. Sie mit diesem knallengen roten Lederrock und ich mit meiner Pudelmütze. Obwohl ich geschwitzt habe wie ein Schwein, habe ich sie nie abgenommen. Nicht mal im Bett. Das war ihre Idee. Fand sie irre komisch. Und auf einmal war es mein Markenzeichen. Der Mann mit der Mütze. Der Pudel. Und alle haben sich um meine Sketche gerissen. Konnten nicht genug davon bekommen. Hallo, hier Sarah. Ich bin's. Pudel. Was gibt's? Ich wollte bloß mal fragen, was aus deinem Kinderbuch geworden ist. Deshalb rufst du an. Ja, interessiert mich halt. Es ist kein Kinderbuch mehr. Was? Wieso das denn? Ich hab's mal dem Poschke gezeigt und der... Poschke? Poschke, genau. Der hat gemeint, dass es... Poschke ist ein klugscheißendes Nichts. Pudel, ich leg jetzt auf. Du weißt, dass der Poschke nur durch meine Sketche groß geworden ist. Also dann. Sarah! Wenn ich wieder im Geschäft bin, dann kommt sie zurück. Aber ob dann meine Tür noch offen steht... Schon. Jetzt. Scheiße. Hey Pudel, was machst du denn hier? Jetzt komm schon. Mach doch mal die blöde Scheibe runter. Ich, gar nichts. Wie gar nichts? Ja, ich stehe halt hier ein bisschen rum. Mach eine kleine Pause. Ausgerechnet vor unserem Haus? Willst du zu meinem Vater oder was? Ich fahr jetzt. Na klar. Du willst zu Maki. Oder wartest du etwa auf mich? So, gute Nacht. Na komm. Alle in deinem Alter sind doch scharf auf so ein junges Ding wie mich. Also dann. Nee, Lena, also bitte, was soll das denn? Ich fahr eine Runde mit. Ganz einfach. Aber ich hab noch was vor. Na und? Ich werde schon nicht stören. Ich treffe mich noch mit jemandem. Und da lässt du dich vorher so volllaufen? Ja, mein Gott, ich hatte eine kleine Feier, so. Und wenn du nichts dagegen hast, fahre ich jetzt los. Hallo, ich möchte jetzt los. Ja, dann fahr doch endlich. Okay, dann setze ich dich halt irgendwo ab und dann kannst du sehen, wie du zurück nach Hause kommst. Was gab's denn zu feiern? Das, woran ich gerade arbeite. Ich bin mir jetzt sicher, dass es funktioniert und wirklich, wirklich unheimlich gut wird. Weißt du, was mein Vater über dich sagt? Interessiert mich nicht. Okay. Was sagt er denn? Er sagt, dass du ein Mann von gestern bist. Dass du leer geschrieben bist. Lena, nichts gegen deinen Vater, ja? Aber der hat keine Ahnung. Genau. Mein Vater ist ein blöder Ignorant. Er merkt nichts, gar nichts um sich herum. Ich hasse ihn. Er bemerkt nicht einmal, dass seine eigene Tochter ein ganz, ganz großes Talent ist. Was denkst du? Bin ich ein echtes Talent oder nicht? Ich schätze mal, dass du einiges auf dem Kasten hast. Davon kannst du ausgehen. Wenn ich das Geld hätte, würde ich sofort nach New York gehen. New York? Nur dort kriege ich die mir angemessene Ausbildung. Da kann sich mein Talent so richtig entfalten. Weißt du, ich will richtige Sachen spielen. Große Rollen. Ich will keine billigen Lacher, sondern Tränen, Ströme von Tränen. Hast du ein Taschentuch? Na, so ein Handschuhfach. Was ist das denn? Ist die etwa echt? Ja, was denn sonst? Komm, jetzt leg sie wieder hin. Du hast eine Pistole im Handschuhfach und stehst mitten in der Nacht vorm Haus deines Auftraggebers? Ja, und? Hast sie geladen? Ja, verdammt nochmal. Was hast du vorgehabt, hä? Nichts, gar nichts. Und jetzt, komm, leg das Ding wieder weg. Bist du wahnsinnig? Hab ich's mir doch gleich gedacht. Schreckschusspistole. Du wolltest meinem Vater einen Schreck einjagen, stimmt's? Ja, und wenn? Also verdient hat er's jedenfalls. Mensch, Pudelchen, jetzt bin ich aber doch überrascht. Du, ich würde unheimlich gern noch ein bisschen quatschen mit dir. Worüber? Na, zum Beispiel über... Was du gerade so schreibst. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Im Ernst? Und wie? Wir fahren zu dir, trinken einen Tee, quatschen über alles und dann hau ich wieder ab. Hier wohnst du also. Keine besonders schöne Gegend. Und so abseits. Dieser Blick auf so einen Hinterhof ist einfach inspirierender als... Vor meinem Fenster sehe ich nur Bäume. Öde, uralte Bäume. Und auf der anderen Seite diese riesige Terrasse. Und dahinter der dämliche Springbrunnen. Den ganzen Tag Plätscher, Plätscher. Ich brauche die Ruhe. Und zurzeit bin ich der einzige Mieter im Haus. Und wo schreibt mein holder Entführer? Bitte was? Wo du schreibst? Am Schreibtisch. Wo denn sonst? Manchmal auch in der Badewanne. Oh, ich brauche jetzt unbedingt ein schönes heißes Bad. Hey, was machst du denn? Na was schon, ich zieh mich aus. Du kannst mir den Tee auch an die Badewanne bringen. Oder besser Shampoos. Genau, ich hab Lust auf ein schönes Glas Shampoos. Ich hab aber nur Sekt. Dann bring halt Sekt, Herrgott, nochmal. Ein Künstler, der nichts Richtiges zu trinken im Haus hat. Hast du nur diese billige Badelotion? Ist ja peinlich. Wie alt bist du eigentlich? Gerade 18 geworden. Also praktisch freigegeben. Brauchst aber keine Angst zu haben, dass ich dich verführe. Meine Unschuld... Hebe ich nämlich auch für Jude. Ist das dein Freund? Mensch, Jude Law, der Schauspieler. Wenn ich in New York bin, soll er mich haben. Er ganz allein. Willst du wirklich wissen, woran ich gerade arbeite? Ja, doch. Ja. Also, das Ganze lebt ganz stark von der Atmosphäre, von der Stimmung. Also, du musst dir vorstellen... Oh, nee, nichts vorstellen. Bitte nicht. Ich bin todmüde. Kannst schon mal die Couch ausziehen. Aber vermisst dich denn keiner? Wer soll mich schon vermissen? Dein Vater zum Beispiel? Ach, der. Okay, aber wirklich nur diese Nacht? Ja, was denn sonst? An so einer winzigen Bude hält's doch kein Mensch länger aus. Hallo. Lena. Aufstehen. Ist gleich 10. Oh, meine Güte. Wer steht denn so früh auf? Ich muss arbeiten. Wie arbeiten? Ich denke, du bist Künstler. Bin ich auch. Und genau deshalb muss ich sehr diszipliniert sein. Außerdem, du weißt ja, ich arbeite gerade an dieser Sache, was ich dir gestern erzählt habe. Keine Ahnung. Das mit der Tankstelle. Also das Ganze spielt praktisch an einer Tankstelle. So. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie der Kassierer durch die regennasse Scheibe nach draußen guckt. Hast du eigentlich nur diesen kleinen Fernseher? Du hörst mir gar nicht zu. Bundeskanzler Gerhard Schröder ist dabei, Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und... Aber ja doch. Klingt nur irgendwie total langweilig. Am besten gehst du jetzt einfach. Sei mal nicht gleich sauer. Ich arbeite seit einem Jahr daran. Verstehst du? Ein ganzes Jahr. Jeden Tag. Und dann kommen Leute wie du oder dein Vater und wischen alles vom Tisch. Ich blute aus der Brust. Aber man wischt einfach alles weg. Du, ich verstehe doch gar nichts davon. Ich habe keine Ahnung vom Schreiben und so. Ich bin mehr so, ich bin Schauspielerin. Wo gehst du denn hin? Ich guck nach der Post. Hallo? Kann ich Papa haben? Ja. Bitte schnell, ist super wichtig. Papa? Ich bin entführt worden. Oh, es ist so schrecklich. Er kann jeden Augenblick wieder hier sein. Was heißt von wem? Das weiß ich doch nicht. Ja, ein Kerl. Er trägt eine Maske. Ich weiß nicht wo, keine Ahnung. Papa. Hast du verstanden? Tu alles, was er verlangt. Oh, sonst tut er mir was an, ja. Oh, keine Polizei. Verstehst du? Keine Bullen. Oh, mein Akku. Scheiße. Hallo? Hallo? Hast du telefoniert? Nein. Wieso? Ich dachte, dass ich was gehört habe. Habe ich aber nicht, okay? Schon gut. Ich bin halt ein bisschen überarbeitet. Und du hast wirklich nur diesen winzigen Fernseher? Ja, wieso? Was soll ich denn den ganzen Tag machen? Wieso den ganzen... Du gehst jetzt nach Hause. Du willst mich rauswerfen. Ne, was hast du denn gedacht? Musst du eigentlich nicht zur Schule? Nein, muss ich nicht. Wir haben frei. Papstbesuch. Ich könnte dir beim Schreiben helfen. Ich habe immer so super Ideen. Also, wie geht's los, dein Stück? Das ist kein Stück, das ist ein Sketch. Als erstes musst du dir eine Tankstelle vorstellen. Eine Tankstelle als Location finde ich ehrlich gesagt ziemlich öde. Auf den ersten Blick vielleicht, aber jetzt kommt's. Plötzlich geht die Tür auf und ein Mann kommt rein. Wieso ein Mann? Wieso keine Frau? Und warum kommt sie nicht ins Foyer eines Theaters? Wieso denn Theater? Warum nicht? Und dort trifft sie durch Zufall auf Jude Law. Aber das ist was völlig anderes. Genau, was völlig anderes. Aber mit viel mehr Speed. Und außerdem wäre das eine Rolle für mich. Und weiter? Ich komme auf ihn zu und fange furchtbar an zu weinen. Ja, und dann? Was dann? Na, irgendwas muss dann auch noch passieren. Ja, sicher. Als Schauspieler lernt man schließlich frei zu improvisieren. Oder traust du mir das nicht zu? Gestern hast du gesagt, dass ich ein großes Talent bin. Ja, schon. Gefallen sie dir? Was meinst du? Du starrst doch die ganze Zeit drauf. Ich versuche nur zu lesen, was da auf dem T-Shirt steht. Freiheit für Erde und Weltall. Für Erde, Mensch und Weltall. Der Mensch war ein bisschen dazwischen gerutscht. Wenn du nichts dagegen hast, drehe ich mich jetzt nochmal um und schlafe noch ein bisschen. Und zum Frühstück habe ich am liebsten frische Croissants. Gut, dann ja, dann gehe ich mal los. Schwör's mir. Was? Zu keinem ein Wort, dass ich hier bei dir bin. Kein Wort. Schwör's mir. Ich schwöre. soll denn das? Man sei bloß froh, Pudel, dass ich mir Tiere bremse. Hallo, Maki. Wir müssen noch mal miteinander... Nein, nein, nein, das müssen wir nicht. Du, das mein muss Gott. Nicht unbedingt eine Tankstelle sein. Ich kann mir die Sache auch in einem Theaterfoyer vorstellen. Wie findest du das? Pass auf, ein Mann oder eine Frau, wie du willst. Oder meinetwegen auch ein Kind. Pudel, du bist raus. Verstehst du? Raus. Niemals. Niemals bin ich raus. Und schon gar nicht, wenn du das sagst. Ohne mich bist du nämlich nichts. Oh, was für ein Tag. Erst wache ich mit einem fürchterlichen Kater auf, dann ruft meine Tochter und behauptet, entführt worden zu sein. Und jetzt gehst du mir auf den Sack. Ach. Pudel, lass sofort meine Tür los. Pudel! Ein beschissenes, Pudel. Aufgeblasenes Nichts. Pfoten weg, sonst hast du ein paar Finger weniger. Ah, bist du wahnsinnig? Meine Finger! Du hast mir die Finger gebrochen. Wie soll ich denn jetzt schreiben? Den will ich zeigen. Der will es ja nicht anders. Meine Güte, willst du mich verhungern lassen? Ganz schön heiße Nummer, die du hier abziehst. Wie meinst du das? Jetzt komm, willst du mich verarschen oder was? Dein Vater faselt irgendwas von einer Entführung, dass du entführt worden bist. Mein Vater weiß nicht... Nein, er weiß es nicht. Er hat mir die Finger gequetscht. Hier, ist ganz geschwollen. Da siehst du mal, was ich bei dem zu leiden hab. Zeig mal her, die Pfötchen. Was machst du? Ist doch schön. Oder etwa nicht? Wenn du willst, kannst du sie beide anfassen. Erde und Weltall. Nein, nein, jetzt hör endlich auf. Gefällt es dir nicht? Nein, ja, aber darum geht's doch jetzt gar nicht. Und worum bitte geht es dann? Du meinst es wirklich ernst, oder? Das mit der Entführung? Ja, klar. Was soll da schiefgehen? Du stellst die Lösegeldforderung, greifst das Geld ab, dann tauche ich wieder auf und das war's. Und wenn sie dahinter kommen? Wie denn? Hier bei dir ist wirklich der letzte Ort, wo mich jemand vermutet. Und wie viel? Genug für New York. Und dann noch, was du so brauchst. Ich? Sagen wir 100. Für jeden. Du lernst aber schnell. Ich hol mir nur, was mir zusteht. Haben Sie das Geld? Wo sind Sie? Ich kann Sie nicht sehen. Ist ja dunkel. Legen Sie das Geld auf die Bank und verschwinden Sie. Erst wenn ich wüsste, wie es meiner Tochter geht. Sie kommt heute noch frei. Welche Garantie habe ich? Nur mein Wort. Ah, okay. Dann gehe ich lieber. Jetzt komm schon. Es ist einmal wichtig. Scheiße. Komm. Ah! Wusste ich doch, du kleiner Drecksack. Irgendwie hatte ich gleich das Gefühl, dass du dahinter steckst. Das war nicht meine Idee. Deine Tochter hat sich das alles ausgedacht. Was du nicht sagst. Und wo ist meine kleine Tochter jetzt? Wo ist sie? Wo sie ist? Bei mir zu Hause. Ach, wie originell. Na dann nichts wie hin. Wollen wir mal sehen, wie es meiner süßen kleinen Tochter geht. Rutsch rüber, ich fahre. Und? Alles gut gelaufen? Die Kohle. Wo hast du sie? Geliebtes Töchterchen. Hier ist dein Retter. Was ist das denn? Wieso bringst du Armleuchter meinen Vater hierher? Es ist vorbei. Aus und vorbei. Ich hätte es wissen müssen, du blöder Versager. Tut mir leid. Tut mir leid? Das ist alles, was du zu sagen hast? Ich krieg die Krise. Du hast's vermasselt. Du hast meine Zukunft auf dem Gewissen. Na, mal nicht gleich so pessimistisch. Schließlich bietet jede Krise immer auch eine neue Chance. Könntet ihr das bitte woanders klären? Ich habe zu arbeiten. Ganz ruhig. So einfach kommst du mir nicht davon. Wenn ich das hier richtig checke, hat dich dieser Kerl da als Geisel genommen. Der? Der ist doch viel zu blöd dazu. Aber für ein Flugticket nach New York würdest du das ein bisschen anders sehen, oder etwa nicht, Schnurziputz? Was? Du meinst... Ich meine, dass dieser fiese Typ da ein brutaler Entführer ist und du das wehrlose, unschuldige Lamm. Ach, jetzt hör doch auf, Maki, du weißt ja genau, dass das nicht stimmt. Lena? Es war so schrecklich. Was? Es gibt überhaupt keine Beweise. Ach was, und die Lösegeldforderung? Und die Übergabe? Mein Lieber, dafür gibt's Zeugen. Er hat mich überall begraben. Nein, oh Gott, mein armes, armes Kind. Nur gut, dass ich jetzt hier bin. Hast du eigentlich nur diesen einen Raum? Hä? Naja, was soll's. Irgendwie wird's schon gehen. Ich denke, da in der Ecke werde ich schlafen. Was? Aber wieso denn? Weil ich hierbleiben werde bei meiner Tochter, die entführt worden ist von einem brutalen Entführer und der, weil ihm die Tochter allein noch nicht genug ist, auch noch den armen alten Vater in seine Gewalt gebracht hat. Maki, das ist nicht dein Ernst, oder? Und ob. Das ist sogar bitterer Ernst. Weißt du, mein kleiner Pudel, nicht nur du stehst mit dem Rücken an der Wand. Die letzten Sachen, die ich produziert habe, die waren nämlich, gut, sagen wir mal, sie waren das Gegenteil von erfolgreich, ja? Und deshalb braucht der liebe Maki dringend ein bisschen PR. Ich sehe es ja schon, ich sehe es schon vor mir, ganz groß auf der ersten Seite. Vater opfert sich für sein einziges Kind. Auch wenn das keine super Story ist. Hey, das ist eine super Story. Wirklich super, Papa. Ja, und ob sie das ist, so. Und sobald wir in aller Munde sind, wird Kasse gemacht. Exklusiv Interviews, Fotos, exklusiv Rechte für das Tagebuch einer Entführung, die mehrteilige Verfilmung Und was ist mit New York? New York ist natürlich gebongt, Schatz. Weißt du, ich habe nie an dir gezweifelt, aber ich hatte das Geld einfach nicht. Aber jetzt, wir ziehen das hier gemeinsam durch und dann ab über den großen Teich. Wamm, New York, wir kommen! Und als Starthilfe kriegst du die Publicity, für die andere ein halbes Leben lang kämpfen müssten. Halt, halt, halt! Wen willst du anrufen? Die Polizei. Ich rufe die Polizei an. Okay. Tu, was du nicht lassen kannst. Wenn du dir die Chance deines Lebens vermasseln willst. Was meinst du damit? Na, ich könnte mir gut eine Sendung vorstellen, in der nur deine Sketche laufen. Könnte ich mir ausgezeichnet vorstellen. Ach was, auf einmal. In der Primetime. Aber du hast doch gesagt, dass meine Sachen für die heutige Zeit nicht taugen. Pudel, siehst du, auch ich kann mich irren. Ich bin der Yesterday Man, das hast du gesagt. Jeder kann sich irren und ich habe mich geirrt, verstehst du? Oder hätte ich sonst hier sowas nötig? In der Primetime. 7-mal eine halbe Stunde, a 30 Minuten. Nur mit meinen Sachen? Nur deine Sketche. Und woher weiß ich, dass du mich nicht bescheißt? Weil du mir vertraust, deshalb. Wir können auch beide gegen dich aussagen, wenn du unbedingt in den Knast willst. Ja, aber wer will das schon? Da komme ich sowieso hin. Wieso sollst du? Kein Mensch wird erfahren, dass du der Entführer bist. Auch mein Tankstellen-Sketch? Na, unbedingt. Der hat mir sofort gefallen. Aber du hast ihn doch dreimal... Dreimal hast du ihn abgelehnt. Weil ich ein Idiot bin, Pudel. Ich bin ein Idiot. Ja, manchmal schon. Siehst du, und das ist jetzt vorbei. Ingo. Ab sofort blicken wir gemeinsam nach vorn. Wie war nochmal der Anfang? Welcher Anfang? Na, von dem Super-Sketch. Ach so, es ist neblig und vielleicht regnet es ein wenig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, das wird ein Brüller. Ja, und also der Typ, der gerade tankt, der hat einen aus einer Zeitung gefaltet. Ja, entschuldige, aber da hatten wir uns auf eine Frau geeinigt, nicht? Nein, hatten wir nicht. Aber vorstellen könnte ich mir so eine Rothaarige mit so dicken... Nein! Natürlich nicht. Beruhige dich, klar, nein. Wie soll das denn überhaupt hier jetzt weitergehen? Ein paar Tage nur, bis wir auf der ersten Seite stehen. Zurzeit steht da unser lieber Papst. Und gegen den können wir nun mal nicht anstinken. Ich rufe gleich meine Frau an und die wird bis morgen alles, was wir brauchen, einen Wagen packen. Den stellt sie dann in einem Parkhaus ab und du fährst ihn dann hierher. Alles klar? Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Das ist Reginald. Und wie es aussieht, mag er keine brutalen Entführer. Bleib doch ruhig, Schätzchen. Psst, Frauchen ist ja da. Ja, ist doch alles gut. Haben Sie alles? Alles, was man als normale Geisel so braucht. Und wieso? Wieso? Was? Ich meine ja, wieso sitzen Sie denn noch im Wagen? Wollen Sie denn nicht aussteigen? Warum sollte ich das? Weil ich jetzt diesen Wagen übernehme. Na, übernehmen Sie. Die Schlüssel stecken. Ich fahre zu mir nach Hause. Okay. Aber ohne Sie und ohne diesen... Ja. Schätzchen, ganz ruhig. Ich bin die Mutter. Und eine Mutter gehört wohin? Na? Sie gehört zu ihrem Kind. Nein. Doch. Schließlich habe ich das Recht zu wissen, wie es meiner Familie geht. Es geht Ihnen gut. Was denn sonst? Ach, sehen Sie, mein lieber Herr Entführer. Genau davon würde ich mich gern selbst überzeugen. Und jetzt fahren Sie endlich los. Hallo, ihr Lieben. Christine, Schatz, was willst du denn hier? Noch meinen Lieben sehen, was denn sonst? Ich konnte sie nicht aufhalten. Aber wir hatten doch ausdrücklich ausgemacht, dass du zu Hause die Stellung hältst und die Presse informierst. Das ist doch alles erledigt. Hier ist die Morgenzeitung. Wir stehen leider erst auf der dritten Seite. Zeig her. Ah, bekannter Produzent, das bin ich. Gemeinsame Tochter entführt. Na bitte, wer sagt denn? Spätestens Montag, wenn der Papst weg ist, stehen wir ganz vorn. Komm, Schatz, ich bring dich zur Tür. Fass mich nicht an. Ihr wollt mich nicht verstehen, oder? Nicht nur ihr habt Wünsche. Mein ganzes Leben lang habe ich immer auf euch Rücksicht genommen. Und jetzt, finde ich, bin auch endlich ich mal dran. Christine, was bitte meinst du? Ich weiß, du hältst nicht viel von meinen Fischen. Müssen wir aussteigen? In der Malerei braucht es Öffentlichkeit. Ich will von eurer Popularität profitieren. Ein kleiner Anschubser und schon reißen sich sämtliche Galerien um meine Werke. Oh Gott, wovon redet sie denn? Sie malt. Fische. Große Fische, kleine Fische, bunte Fische. Genau. Mein künstlerisches Thema sind die Fische. Schweigende Fische. Als Kontrast zur ausufernden Geschwätzigkeit dieser unserer Zeit. Aber es ist doch gar kein Platz hier. Ach was? Wir sind eine Familie und Platz ist in der kleinsten Hütte. Es ist ja auch nicht für ewig. Mir ist schwindelig. Da hilft nur frische Luft. Reginaldchen, der Mann hier, der geht mit dir Gassi. Sarah! Bitte, Sarah! Ich weiß, dass du da bist. Bitte mach auf! Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Also, was willst du? Kann ich ein paar Tage bei dir wohnen? Was? Pudel, es ist Schluss. Wieso akzeptierst du das nicht? Lass mich doch wenigstens erst mal rein. Ich bin nicht allein. Poschke. Genau. Und was will der hier? Ich meine, was macht ihr? Wir sitzen an meinem Manuskript. Das geht dich auch alles überhaupt nichts an. Wenn du nichts dagegen hast, würden wir jetzt gern weitermachen. Hast du heute schon Zeitung gelesen? Der Papst ist in Köln, und? Diese Entführung. Maki, der Produzent. Hast du davon nichts gelesen? Nein, hab ich nicht. Weißt du, wer der Entführer ist? Nein, und das interessiert mich auch nicht. Ich bin es. Die sitzen alle bei mir zu Hause. Wer sitzt bei dir zu Hause? Die Entführungsopfer, die Geiseln, Maki und seine ganze Sippe. Ist das ein neuer Sketch oder was? Nein. Sag mal, Pudel, hast du was eingenommen? Nein. Sarah, das ist eine abgekartete Sache, so eine Art Publicity-Aktion. Ich verstehe kein Wort. Mann, die wollen auf die erste Seite der Zeitung und ins Fernsehen. Schrei mich nicht an. Tut mir leid. Mann, ich bin total am Ende. Ja, dann schmeiß sie doch einfach raus. Das geht nicht, die haben mich in der Hand. Ich denke, du bist der Erpresser. Ja, bin ich ja auch. Mann, verstehst du das denn nicht? Nein, und ich will es auch gar nicht verstehen. Dann gehe ich jetzt. Ich mach Schluss damit. Ich stelle mich der Polizei. Guten Abend. Ich bin der Entführer. Haben Sie den Papst entführt? Bitte was? Den Papst. Ob Sie den Papst entführt haben? Nein, wieso? Weil ich Ihnen dann zuhören würde. Aber... Ausnahmezustand. Wenn der Heilige Vater wieder in seinem heiligen Bett im Vatikan schlummert, können wir gern über alles reden. Aber Sie müssen mich anhören. Nein. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Kramer. Ich bin 57 Jahre alt und Oberkommissar Ich habe bis vor einem Monat erfolgreich die Sondereinsatzkommission geleitet, bis man mir einen jungen Schnösel von der Hochschule vor die Nase gesetzt hat. Seitdem sitze ich hier im Innendienst und würde Sie jetzt freundlichst bitten zu gehen. Gehen Sie nach Hause. Aber da sind meine Geiseln. Die ganze Wohnung ist voll davon. So, so. Kann es sein, dass Sie in letzter Zeit zu wenig geschlafen und ein bisschen viel getrunken haben? Nein. Ich meine, haben Sie mal in den Spiegel geschaut? Was? Wieso? Was sind Sie vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin Sketchautor. Na dann. Warum sagen Sie es nicht gleich? Ja, aber nicht irgendeiner. Ich bin der Beste. Ich bin wegweisend. Ich bin gar nicht wegzudenken. Okay. Da hinten in dem Gang haben wir mehrere kleine Zimmer. Sie können sich eins aussuchen. Und wenn Sie wollen, schließe ich von außen ab. Und ich muss nicht nach Hause? Müssen Sie nicht. Nicht heute. Oh, ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Bitte. Bitte nicht umarmen. Schlafen Sie sich aus. Und morgen früh sieht die Welt schon ganz anders aus. Liebe Zuhörer, an diesem herrlichen Morgen melde ich mich live vom Kölner Marienfeld, wo gleich der von unserem deutschen Papst zelebrierte Gottesdienst beginnt. Guten Morgen, wie fühlen Sie sich? Ich brauche eine Zeitung. Die Straße runter ist eine Tankstelle. Regnet es? Nein. Der Anfang ist am schwierigsten, es regnet also nicht. Nein, es ist ein wunderbar sonniger Tag. Und Sie müssen jetzt raus hier. Am Anfang dachte ich, dass es eine Maske sein muss. Jetzt ist es eine Zeitung. Hat er selbst vorgeschlagen. Okay. Sie werden wissen, wovon Sie reden. Das ist seine Idee. Da kommt er nicht mehr raus. Ich muss einen Hut fallen. Das öffnet die Szene. Dann ist alles möglich. Ja, ja. Kommen Sie. Ich bringe Sie nach Hause. Ausnahmsweise, weil heute Sonntag ist. Sag mal, der Pudel spinnt, oder? Weiß nicht. Angeblich arbeitet er seit einem Jahr an ein und demselben Sketch. Ich meine, da muss man ja wahnsinnig werden. Aber woher sollte er denn gestern schon wissen, was heute in der Zeitung steht? Da ist was dran. Wenn der wirklich so drauf ist. Ich höre was. Stimmt. Du und meine Fische. Bitte einen Augenblick mal ruhig. Da ist jemand an der Tür. Nicht. Es ist jemand an der Tür. Sei mal ruhig. Pudel, mach die Tür auf. Ich bin's. Sarah. Boschke, was willst du denn hier? Reginaldchen. Mensch, Maki, jetzt guck mich nicht so an. Wir wollen halt auch ein Stück abhaben vom großen Kuchen. Sarah hier hat ein super Buch geschrieben und braucht jetzt ein bisschen Öffentlichkeit. Und ich? Sowieso immer. Wie eine Geiselnahme sieht es hier aber nicht aus. Bitte was? Poschke, wovon redet die? Lesen Sie keine Zeitung? Hier auf der zweiten Seite steht, dass Sie und Ihre Familie an einen unbekannten Ort verschleppt worden sind. Wo steckt eigentlich der Pudel? Pudel? Pudel! Na, hier ist er jedenfalls nicht! Mensch, der wird doch nicht wirklich zur Polizei gegangen sein. So, da wären wir. Jetzt steigen Sie aus und gehen brav in Ihre Wohnung. Eine Tankstelle, wobei die Marke keine Rolle spielt. Ja, ja. Gehen Sie in Ihre Tankstelle und alles wird so gut. Ist. Freiheit für Erde, Mensch und Weltall. Ja, ja. Meine Güte, ich bin nur noch von Irren umgeben. Oh nein, er hat seinen blöden Zeitungshut vergessen. Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Bekannter Fernsehproduzent als Geisel genommen? Pudel, wo kommst du denn her? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Sind sie weg? Wir dachten schon, du lässt die ganze Sache auffliegen. Poschke? Was will denn der Poschke hier? Der soll gehen. Das ist meine Tankstelle. Pudel? Geht's dir gut? Mein Name ist Ingo. Ingo Ernst. Ingo? Jetzt quatsch ja, mal nicht rum. Du warst doch nicht wirklich bei der Polizei, gleich oder? Zu Anfang entscheidet sich, ob eine Pointe am Ende wirklich funktioniert. Pudel. Der Anfang entscheidet das. Pudel, das ist jetzt hier nicht das Thema, ob du bei der Polizei warst, wirklich Pudel. Wissen tut man das aber erst, wenn der Zuschauer am Ende dann befreit auflacht. Ob du Komiker bei den Bullen warst, will ich wissen. Da unten auf der Straße ist ein Mann. Wo? Er kennt den Bullen. Geisel, die meinen. Ich glaube, er will ins Haus. Killer kommt rein. Pudel, wer ist das? Jetzt ist er, glaube ich, schon drin. Hast du die Bullen angeschleppt? Pudel, ist das ein Bulle? Ist das ein Löschchen? Ich nehme doch die Hände von seinem Hals. Er kriegt doch gar keine Luft mehr. Er kommt tatsächlich drauf. Was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Schaff den Pudel erstmal ins Bad, los, schnell. Hörchen, komm, komm mit ins Bett. Vielleicht geht er ja wieder. Oberkommissar Kramer von der Polizei. Öffnen Sie die Tür. Ich weiß doch, dass Sie da sind. Wir versuchen, die Sache hier durchzuziehen. Wenn Sie nicht aufmachen. Ich korrigiere mich, wenn Sie nicht sofort aufmachen. Okay, ich öffne die Tür. Ich bin unbewaffnet. Eins, zwei. Hallo, ich bin praktisch die Hauptperson, also die Hauptgeisel, meine ich. Die Hände, ich will die Hände sehen. Die Hände. Als erstes ist der Hund zu beruhigen, sonst beruhige ich ihn, und zwar für immer. Jetzt halten Sie doch mal den Hund fest. Der will doch nur spielen. Vorsicht, der Knarre. Sind wir endlich frei? Och, gütiger Gott, Reginald, wir sind frei. Sei doch einmal ruhig. Nochmal, Ruhe! Seit Tagen hält er uns hier fest. Dieser schreckliche Mensch. Es war eine grauenhafte Zeit. Erst hat er meine Tochter. Lena, kommst du mal? Man nimmt doch mal die Kopfhörer ab. Was ist denn? Sie ist immer noch total geschockt. Brutal hat er erst sie in seine Gewalt gebracht und dann mich. Und mich, mich. Bin ich vielleicht freiwillig hier? Sie sind? Die Mutter, wer denn sonst? Und wer sind Sie? Was, wieso? Kennen Sie mich etwa nicht aus dem Fernsehen? Nein. Ich bin Comedy-Star. Rein zufällig sind wir hier vorbeigekommen und auf einmal hatten wir eine Pistole unter der Nase. Eine Pistole, so. Ja, hier. Die liegt auf dem Schreibtisch. Da hatten nicht die geringste Chance. Wir waren ihm ausgeliefert. Herr Ernst, da sind Sie ja. Die Tankstelle. Beruhigen Sie sich, Herr Ernst, ganz ruhig. Was das? Kann ich jetzt endlich nach New York? Ja, mein Kind, wir sind frei. Endlich sind wir frei. Meine Frage, sind Sie etwa ganz allein gekommen? Ich meine, vielleicht kann man ja noch schnell die Presse benachrichtigen. Und das Fernsehen. Ja, das wäre schade. Wer hier wen informiert, bestimme ab sofort ich. So, und ich? Ich bin, mein Name ist Ingo Ernst. Ernst, Ingo Ernst. 7-mal eine halbe Stunde in der Primetime. Und 7-mal mein Name, Ingo Ernst, gleich darunter. Was um Himmels Willen so redet dieser Mann? So. Also, zur Lage. An mir kommt keiner vorbei. Wir haben das ist wirklich unheimlich gut. 6 Geiseln. Wie der Kassierer hat sich die Finger gequetscht. Wie 6? Also, so. Ich... Er blutet aus der Brust. Jetzt weiß ich, Sie haben sich selber mitgezählt. Richtig. Und dann haben wir noch einen Wenn Geisel er reinkommt, nehmen. Muss er... Er muss den verfluchten Hut auf den Kopf haben. Das ist ja völlig von der Rolle. So. Ich muss zum Anfang. Der Anfang. Wir sind ihn an die Hand. Herr Ernst, jetzt hören Sie zu, Sie sind der Geiselnehmer. Und deshalb können Sie nicht einfach so an gehen. Hier kommt keiner vorbei! Halt ihn keiner. Fest! Und hol doch meine Leiche! Niemand kommt an mir vorbei! Ziehen Sie den Socken aus! Ich kann nicht! Den Socken her! Hilf mir doch mal! Widerlich! Und damit! Na bitte! Gelernt ist gelernt! So. Und nun zu uns. Ab sofort habe ich hier das Kommando. Ich werde diese Angelegenheit sauber über die Bühne bringen. Morgen, wenn der Papst weg ist und alle genug von diesem Harmoniegequatsche haben, wird man sich nach ein bisschen Krieg sehnen. Und ich werde diesen Leuten den Krieg liefern. In einer spektakulären Aktion wird Oberkommissar Kramer diese Geiselnahme beenden. Spektakulär! Genau! In einer groß angelegten Operation mit Hubschraubern überm Haus, Scharfschützen. Und ich, Oberkommissar Kramer, im Zentrum des Geschehens. Und die Presse? Presse, Fernsehen, das ganze Programm. Okay. Das ist ganz in unserem Sinne, Herr Oberkommissar. Ja, so kann's danke, gehen. Danke. Nehmen Sie verflucht noch mal Ihre Plätze ein. Und verhalten sich so, wie man es von normalen Geiseln erwartet. Hallo. Welche Säule hatten Sie? Ich glaube die 4, ja. Ja, die 4. 45 Liter, super. Dann bekomme ich 68,15 Euro. 68,15 Euro. Ja, dieser blöde Regen, ne? Das wird nicht mehr lustig, oder? Moment mal, sagen Sie, sind Sie nicht der aus der Zeitung? Nein. Ja, natürlich sind Sie dieser Typ, der freigesprochen wurde wegen mangelnder Schuldfähigkeit. Nein, das bin ich nicht. Ja, das gibt's ja nicht. Boah, das war eine seltsame Geschichte, ja? Jemand fühlt sich so unter Druck, dass er Geiseln nimmt, nur weil er als Witzeschreiber keinen Erfolg hatte. Es waren keine Witze. Na, was denn sonst, sondern? Sketche. Meinetwegen. Hier, Ihre Quittung. Ja, Sachen gibt's. Ja, gut, also, schönen Tag noch. Ich sehe durch die Scheibe nach draußen. Ein Mann steigt aus seinem Auto. Trotz des Regens trägt er eine große, dunkle Sonnenbrille. Er schaut sich um. Er ist der einzige Kunde. Er kommt herein. Er geht zum Zeitungsständer und nimmt, während er dem Kassierer den Rücken zuwendet, eine Zeitung aus dem Ständer. Er wendet sich um, hat die aufgefaltete Zeitung über den angewinkelten Unterarm gehängt. Er tritt an den Kassentresen. Der Kassierer blickt auf und fragt... Nur die Zeitung? Nein. Und was darf es noch sein? Das Geld aus deiner Kasse. Bitte was? Die Kasse auf und her mit den Schweinen. Wieso? Weil ich unter dieser Zeitung eine Waffe auf dich gerichtet habe. Und wenn du mir nicht sofort die Kohle rüberschiebst... Aber... Nicht aber, mach endlich die Scheißkasse auf. Das funktioniert so nicht. Und wieso nicht? Sie müssen die Zeitung zu einem Hut falten und auf den Kopf setzen. Spinnst du, oder was? Die Zeitung falten und auf den Kopf setzen. Die Kohle her, sonst drück ich ab, du Witzbold. Es geht um die richtige Auflösung, um die Pointe. Nur darum geht es. Was soll das? Geben Sie mir die Zeitung. Ich falte den Hut. Es ist ganz einfach. Das hier ist kein Spaß. Das ist bitterer Ernst. Und jetzt her mit der Kohle. Nun machen Sie schon. Wenn es zu lange dauert, bleibt das Publikum nicht dabei und schaltet ab. Die Pfoten weg. Lässt du die Finger von meiner Zeitung? Aber so geht das nicht. So kann das niemals funktionieren. Lass los. Lässt du jetzt los oder ich... Du blöder Idiot. Was hast du nun davon? Oh, Scheiße. Scheiße. Wahrscheinlich hat es aufgehört zu regnen. Ich blute aus der Brust. Sieht nicht funktioniert. Ist sie der Tod? Die Pointe. Es hat nicht funktioniert. Von Anfang an konnte es so nicht funktionieren. Bitterer Ernst von Sigi Huch. Die Rollen und ihre Darsteller waren Pudel, Bjarne Ingmar Mädel. Maki, Bernd Stegemann. Lena, Anne Kanis. Poschke, Alexander Hauf. Christine, Renate Krössner. Sarah, Anna Magdalena Fitzi. In weiteren Rollen Mario Irrek, Michael Evers, Carsten Dahlem, Santiago Ziesmer und Gisela Steinhauer. Musik Rainer Quade. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Anja Herrenbrück. Regie Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Redaktion und Dramaturgie Georg Büren.